بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine geehrten Geschwister, machen wir weiter und antworten jetzt 200 Fragen zur Aqida aus dem Buch. Die zweite Frage ist: Was ist der Grund, wofür Allah subhanahu wa ta'ala seine Geschöpfe erschaffen hat? Und der Autor erwähnt hier vier Verse als Antwort für diese Sache. Die ersten drei Verse erwähnt er, dass Allah subhanahu wa ta'ala das, was er erschaffen hat, nicht umsonst erschaffen hat. Und wir lesen inshallah ta'ala erstmal die Verse vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Duha, Vers 38, und wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nicht zum Zeitvertreib. Und das ist sehr interessant, meine lieben Geschwister. Und er sagt auch in dem Vers darunter, und wir haben den Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nicht einfach sinnlos erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala spricht sich frei von Spiel und Spaß. Er sagt, ich erschaffe so etwas Gewaltiges doch nicht einfach so. Einfach so, just for fun, würden wir sagen in der Jugendsprache, just for fun. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht zum Zeitvertreib, nicht zum Spiel und Spaß erschaffen. Und Allah sagt, und wir erschufen sie in gerechter Weise. Ja, oder in dem anderen Vers, und Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. In Wahrheit, in gerechter Weise. Es hat einen Grund. Es ist nicht einfach so, alles was erschaffen wurde, alles was geschieht, alles was passiert, alles was erschaffen wurde, hat einen Grund, warum es erschaffen wurde. Nichts und niemand ist sinnlos erschaffen. Und das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig für allgemein den Sinn des Lebens und allgemein für das Schicksal, für den Ablauf des Lebens. Und er sagt, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Die meisten von ihnen wissen es nicht oder sie wollen es nicht wissen oder sie leben es ab. Subhanallah. Und im anderen Vers sagt er, das ist die Ansicht derer, die ungläubig sind. Ja, die ungläubig sind gegenüber dem, was wir Muslime glauben. Und dann sagt er weiter, und wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Wehe den Ungläubigen vor dem Feuer. Und das ist eine Warnung, subhanallah. Das ist eine Warnung an die Leute, die auch spielen, Spaß, ihre Zeit vertreiben. Sag, schaut, guck mal in den Himmel, guck mal auf die Erde, denkt ihr, all diese Sachen ist aus Spiel und Spaß erschaffen? Ist das einfach so erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt selbst, ich habe das nicht aus Spiel und Spaß erschaffen. Ich habe das nicht erschaffen, weil mir langweilig ist, wie manche Leute so sagen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so als einen Grund erschaffen. Auch wenn wir nicht alle Gründe kennen, auch wenn wir nicht alle Weisheiten kennen, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache aus einem Grund erschaffen. Und er hat gesagt, guck hin und schau. Und sei von denjenigen, die gläubig sind und von denjenigen, die Verstand besitzen. Ich habe diese Sache nicht aus Spiel und Spaß erschaffen, sondern in Wahrheit. Subhanallah. Dann sagt er in einem anderen Vers weiter, daher wird jeder für das belohnt werden, was er verdient hat, und sie sollen kein Unrecht erleiden. Subhanallah. Das ist sehr, sehr interessant. Allah subhanallah sagt, daher, also wer das erkennt, ja, wer das erkennt, dass das zur Wahrheit ist, dass das nicht aus Spiel und Spaß erschaffen wurde, dass das aus Spiel und Spaß erschaffen wurde, sondern einen Grund hat, der wird für das, was er tut, oder das Gute, was er tut, belohnt. Und jeder wird für das belohnt werden, was er verdient, was er sich erwirtschaftet, erarbeitet an Gute, an Hasanat. Und sie sollen kein Unrecht erleiden. Und sie werden kein Unrecht im Jenseits erleiden. Weil das Diesseits ist nicht für die Gerechtigkeit, das Jenseits ist für die Gerechtigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt an anderer Stelle im Koran, was nicht hier erwähnt ist, sagt, habt ihr denn gedacht, dass wir euch aus Spaß erschaffen haben und ihr nicht zu uns zurückgebracht werdet? Subhanallah. Das ist ein sehr interessanter Vers. Allah subhanahu wa ta'ala, das ist jetzt nicht hier dabei, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, habt ihr denn gedacht, dass wir euch aus Spaß erschaffen? Einfach so, just for fun. Und ihr werdet nicht zu uns zurückgebracht und nicht von uns abgerechnet. Ihr werdet nicht das sehen, was ihr gemacht habt. Doch, ihr werdet das sehen. Ihr werdet all diese Sachen, die ihr getan habt, sehen. Und diejenigen, die Gutes getan haben, werden belohnt werden. Und niemanden wird Unrecht zuteil werden. Und das so, solche Aussagen gibt es sehr viele im Koran. Man amila salihan fali nafsih. Wer Gutes tut, ja, ist für sich selber. Und wer sich Schlechtes tut, ist gegen sich selber. Subhanallah. Ja, thumma ilayna turja'un. Und dann werdet ihr zu uns zurückgebracht werden. Und der Autor hier hat seine sehr schöne Strategie gewählt. Erstmal stellt ihr die Frage, was ist der Grund, wofür er die Schöpfung erschaffen hat? Dann zeigt er erstmal dem Leser, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass Allah nichts umsonst erschaffen hat. Das heißt, es muss einen Grund geben. Und zum Abschluss, den vierten Vers, den er hier nennt, das ist den wir kennen, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, mir zu dienen. Und dienen bedeutet يُوَحِدُون. Al-Ya'budun bedeutet يُوَحِدُون. Mir dienen bedeutet, mich eins machen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, also das ist zum Beispiel ein Verständnis, das viele falsch verstehen. Viele denken, oh, ich muss jetzt 24 Stunden Allah dienen. Ja. Und wie mache ich das? 24 Stunden beten, 24 Stunden fasten, 24 Stunden Dhikr machen, 24 Stunden Koran lesen. All diese Sachen können wir nicht 24 Stunden. Aber was wir können, ist in unserem Herzen uns eingestehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Dass er ein Einziger ist, keine Partner hat, keine Teilhabe hat. Er ein Einziger ist, nicht gleich wie seine Schöpfung ist, anders wie seine Schöpfung ist. Und dass er das, was, dass er seine Schöpfung nicht einfach so aus Spaß erschaffen hat, sondern einen Sinn dahinter steckt, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wenn wir diese Sache in unserem Herzen ständig verankern und verfestigen, dann können wir diesen Glauben, das ist der Glaube, das ist der Iman, das ist der Glaube, der sich verankert. Dieser Glaube, diesen Zustand nennt man Dienen, den kann man ständig machen. Ja, und das ist das Subhanallah sehr, sehr schön, was mit dem ersten und zweiten Frage zusammenhängt. Die erste Frage war ja, was ist die erste Pflicht des Dieners? Das war erstmal die Erkennung. Und das zweite ist, dass er sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht alles umsonst erschaffen hat, und dann gibt er ihm den Sinn des Lebens. Ja, und wenn er den Sinn des Lebens erkennt, dann kann er damit weiterarbeiten. Fabarakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wir machen inshallah immer so kurze Audios. Und nächstes Mal geht's weiter mit der dritten Frage. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.